Abschnitt 15 aus Mark Twains Ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Allgemeine Antwort an Schriftsteller oder solche, die es werden wollen. Wenn jemand die Redaktion einer Zeitung oder eines Journals übernimmt, so schicken ihm allerhand Leute, die sich der Schriftstellerei befleißigen, sofort ihre Manuskripte zu und bitten ihn um sein Urteil über ihre Erzeugnisse. Nachdem er in 8 bis 10 Fällen diesem Verlangen entsprochen hat, nimmt er schließlich seine Zuflucht zu einer allgemeinen Predigt, die er in sein Blatt einrückt, um allen späteren Briefstellern kundzutun, dass dies ein für alle Mal seine Antwort ist. Auf dieser Stufe meiner literarischen Laufbahn bin ich jetzt auch angelangt. Ich höre auf, denen, die sich bei mir Rat holen wollen, Privathymnen zu schreiben und mache mich an die Ausarbeitung meiner öffentlichen Predigt. Da die betreffenden Zuschriften alle denselben Inhalt haben und nur dem Wortlaut nach verschieden sind, so lasse ich hier als Durchschnittsbeispiel den letzten Brief folgen, welchen ich erhalten habe. An Herrn Mark Twain, wohlgeboren, den 3. Oktober. Geehrter Herr, ich bin ein junger Mann, der eben die Schule verlassen hat und im Begriff steht, ins Leben einzutreten. Wohin ich aber auch sehe, finde ich keine Beschäftigung, die mir so recht gefällt. Ist das Schriftstellerleben leicht und einträglich? Oder ist es wirklich ein so saures Brot, wie man immer sagt? Es muss doch bequemer sein als viele, ja, als die meisten Berufsarten. Mich drängt es unwiderstehlich, mich darauf zu werfen. Mag es biegen oder brechen, ich will mein Glück damit versuchen, will schwimmen oder untersinken, triumphieren oder erliegen. Wie hat man es denn aber anzufangen, wenn es einem in der Literatur glücken soll? Fürchten Sie sich ja nicht, mir die Sache genau so darzustellen, wie sie ist. Im schlimmsten Fall würde mein Vorhaben eben misslingen, und davor ist man doch niemals geschützt. Ich habe an die juristische Laufbahn gedacht, auch an 5 oder 6 andere Berufsarten, aber überall fand ich die gleichen Übelstände, alles überfüllt, vollgepfropft, immer mehr Angebot als Nachfrage, der Erfolg ein Ding der Unmöglichkeit, weil es viel zu viele Hände gibt und zu wenig Arbeit. Aber ich muss etwas ergreifen und da suche ich denn mein Heil bei der Literatur. Eine innere Stimme sagt mir, dass dies das rechte Feld für meine Begabung ist, wenn ich überhaupt Talent dazu habe. Ich lege einige Proben bei. Bitte lesen Sie dieselben und teilen Sie mir Ihre aufrichtige, unparteiische Meinung mit. Und dann noch eins. Ich bedauere Ihnen, beschwerlich fallen zu müssen, aber erinnern Sie sich daran, dass Sie selbst einmal ein junger Anfänger gewesen sind und verschaffen Sie mir Arbeit für eine Zeitung. Sie stehen mit vielen Redaktionen in Verbindung und ich bin gänzlich unbekannt. Auch bitte ich Sie, mir möglichst günstige Bedingungen auszuwirken. Ich weiß wohl, dass ich zuerst nicht auf hohe Bezahlung rechnen kann, aber wie viel meinen Sie, dass man für Artikel wie die beifolgenden ungefähr fordern könnte? Ich habe noch eine Menge dergleichen in meiner Mappe. Wenn Sie diese unterbringen und es mich wissen lassen, kann ich Ihnen andere schicken, die ganz ebenso gut, vielleicht sogar besser sind. Einer baldigen Antwort und so weiter, Ihr Ergebener und so weiter. Ich will Ihnen offen und ehrlich antworten. Ob, was ich zu sagen habe, von großem Wert für Sie sein wird, oder ob Sie finden werden, dass es sich der Mühe lohnt, meine Ratschläge zu befolgen, sind Dinge, deren Entscheidung ich mit Freuden Ihrem eigenen Urteil überlasse. Zunächst enthielt Ihr Brief mehrere Fragen, die jeder nur nach eigener Lebenserfahrung endgültig beantworten kann. Diese Frage übergehe ich einfach und erwidere Ihnen Folgendes. Erstens, dass die Literatur, das geistliche Amt, die Medizin, die Jurisprudenz und alle anderen Berufsarten ins Stocken geraten sind und nicht die erwünschten Fortschritte machen, daran ist nicht Mangel an Arbeit schuld, sondern Mangel an Arbeitskräften. Wenn jemand Ihnen das Gegenteil versichert, so sagt er eine Unwahrheit. Wollen Sie prüfen, ob meine Behauptung richtig ist, so versuchen Sie doch einmal, einen Redakteur, Berichterstatter, Verwalter, Werkführer, Handwerker, Gewerbebeflissenen oder Künstler, der in seinem Fach Hervorragendes leistet, für irgendeine Arbeit zu gewinnen. Sie werden finden, dass der Mann schon eine Stelle hat und überreichlich beschäftigt ist. Er ist nüchtern, fleißig, tüchtig und zuverlässig, und die Nachfrage nach ihm hört nicht auf. Keinen Tag hat er frei, außer durch besondere Berücksichtigung von Seiten seines Arbeitgebers, der städtischen Verwaltung oder des Publikums im Allgemeinen. Können Sie aber Faulenzer brauchen, Tagediebe, Halbgebildete, Leute ohne Ehrgeiz, Leichtsinnige oder bequeme Redakteure, Berichterstatter, Anwälte, Ärzte und Handwerker, so wenden Sie sich, wohin Sie wollen. Von der Sorte sind Millionen zu haben, man findet sie überall und braucht nur die Hand auszustrecken. Zweitens, ich werde mich wohl hüten, über den literarischen Wert Ihrer Erzeugnisse eine Meinung abzugeben. Das Publikum ist der einzige Kritiker, dessen Urteil überhaupt etwas gilt. Sie brauchen mir das nicht aufs Wort zu glauben. Denken Sie nur einmal einen Augenblick darüber nach und entscheiden Sie selbst. Hätten zum Beispiel Sylvanus Cobb oder T.S. Arthur Ihnen Ihre Erstlingsmanuskripte unterbreitet, so würden Sie mit Tränen in den Augen gesagt haben, nein, bitte, schreiben Sie nichts mehr. Und Sie sehen doch, wie beliebt Ihre Sachen sind. Wäre es Ihnen überlassen worden, Sie hätten vielleicht gesagt, der Marmorfaun sei langweilig und das verlorene Paradies nicht erheiternd genug. Aber beide haben guten Absatz, wie Sie wohl wissen. Viele Leute, die klüger und besser waren als Sie, haben vor kaum 2 Jahrhunderten geringschätzig von Shakespeare gesprochen. Der alte Herr hat sie indessen alle überlebt. Darum will und kann ich nicht über Ihre Schriftstellerei zu Gericht sitzen. Wenn ich Sie nach bestem Wissen und Gewissen lobte, könnte ich dem Publikum auf die Dauer die entsetzlichste Langeweile aufbürden. Wenn ich Sie nach bestem Wissen und Gewissen für unbrauchbar erklärte, würde ich der Welt möglicherweise einen noch unerkannten und unentwickelten Dickens oder Shakespeare rauben. Drittens. Ich schrecke vor der Aufgabe zurück, Ihnen schriftstellerische Arbeiten zu verschaffen, für welche Sie Honorar beanspruchen. Sobald Ihre Leistungen selbst den Beweis geliefert haben, dass sie wirklich wertvoll sind, werden Sie nie mehr herumzugehen brauchen, um nach literarischer Beschäftigung zu suchen. Sie werden alle Hände voll zu tun bekommen und mehr Grütze im Kopf nötig haben, als Ihnen vielleicht jemals zur Verfügung steht, um nur die Hälfte der Arbeit zu verrichten, die man Ihnen antragen wird. Will der angehende Schriftsteller den Beweis beibringen, dass er wirklich etwas Gutes zu leisten vermag, so weiß ich ein ganz einfaches Mittel, ein vollkommen sicheres Verfahren, um diesen Zweck zu erreichen. Er schreibe so lange ohne Bezahlung, bis ihm jemand Honorar anbietet. Wird ihm im Lauf von 3 Jahren kein Honorar angeboten, so darf er dies mit vollem Vertrauen als ein Zeichen betrachten, dass ihn die Natur zum Holzhacker bestimmt hat. Wenn er auch nur ein Körnchen Weisheit besitzt, wird er sich mit Würde zurückziehen und den ihm vom Himmel verordneten Beruf ergreifen. Ein Verfahren, wie ich es hier schildere, haben Leute wie Charles Dickens und andere hervorragende Schriftsteller befolgen müssen. Aber meinem Klienten wird es schwerlich zusagen. Der junge, angehende Literat ist ein sehr, sehr sonderbares Geschöpf. Er weiß, dass wenn er Klempner werden wollte, der Meister von ihm ein Zeugnis über sein seitheriges sittliches Betragen verlangen und ihm das Versprechen abfordern würde, wenigstens 3, vielleicht sogar 4 Jahre bei ihm in der Lehre zu bleiben. Er müsste im ersten Jahre die Werkstatt fegen, Wasser holen, Feuer anzünden und in der Pause lernen, wie man die Öfen schwärzt. Zum Lohn für alle diese Dienste erhielte er seine Kost und 2 billige Anzüge. Im zweiten Jahre käme die Unterweisung im Handwerk an die Reihe und als Wochenlohn würde ihm $1 ausgezahlt, im dritten Jahr 2, im vierten $3. Als ausgelernter Klempner könnte er dann wöchentlich 15 bis 20, vielleicht auch $30 verdienen. Zu einem Wochenlohn von $75 würde er es aber niemals bringen. Bei jedem anderen Handwerk, für das er sich entscheidet, muss er dieselbe langwierige und schlecht bezahlte Lehrlingszeit durchmachen. Advokat oder Doktor zu werden, ist aber noch 100-mal schwerer, denn da erhält er nicht nur während der ganzen Lehrzeit keinen Lohn, sondern er hat noch eine große Summe für seinen Unterricht zu bezahlen und genießt das Vorrecht, sich selbst beköstigen und kleiden zu dürfen. Das alles weiß der angehende Literat und hat doch die Dreistigkeit, sich zur Aufnahme in die Schriftstellergilde zu melden und seinen Teil von ihren hohen Ehren und Einkünften zu verlangen, ohne zur Rechtfertigung für seine Anmaßung auch nur eine 12-monatliche Lehrzeit nachweisen zu können. Er würde nur unschuldsvoll lächeln, wollte man ihm zumuten, ohne vorherige Anweisung selbst das einfachste kleine Blechnäpfchen anzufertigen. Aber ohne Kenntnis der Grammatik, phrasenhaft, weitschweifig und mit den verschrobenen Begriffen von Welt und Menschen, die er sich auf irgendeinem Neste im Hinterwald angeeignet hat, getraut sich der unwissende Gelbschnabel, die Feder, diese gefährliche Waffe, zur Hand zu nehmen, um damit die gewaltigen Mächte, Handel, Finanzen, Krieg und Politik aufs Geratewohl anzugreifen. Wenn es nicht so traurig wäre, würde es einfach lächerlich sein. Der arme Junge wagt sich ohne bestandene Lehrzeit nicht in die Klempnerwerkstatt hinein, aber er scheut sich nicht, mit ungeübter Hand ein Werkzeug zu ergreifen und zu führen, welches Königsthrone zu stürzen, Religionen zu ändern und das Wohl oder Wehe ganzer Völker zu entscheiden vermag. Wenn der Verfasser jenes Briefes für die Zeitungen, die in der Nachbarschaft seines Wohnorts erscheinen, unentgeltlich schreiben will, so ist 100 gegen 1 zu wetten, dass er so viele Aufträge erhält, als er unter dieser Bedingung nur irgend übernehmen kann. Stellt sich dann heraus, dass seine Schreibereien wirklich etwas wert sind, so finden sich sicherlich eine Menge Leute, die ihm Geld dafür anbieten. Zum Schluss will ich ihm als ernste und wohlgemeinte Ermutigung noch einmal die Tatsache zu Gemüte führen, dass annehmbare und lesenswerte Schriftsteller höchst selten sind. Sowohl Buchhändler als Herausgeber von Zeitungen suchen unablässig nach ihnen, und zwar mit solchem Eifer, dass sie sich bei dem Geschäft keinen Augenblick Rast oder Ruhe gönnen. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.